Erster Salomo war nun sicher König. Er heiratete die Tochter vom König aus Ägypten. Er brachte sie nach Jerusalem. Er baute seinen Palast und den Tempel für Gott. Zweiter, das Volk opferte noch auf den Bergen. Es gab noch keinen Tempel für den Namen Gottes. Dritter, Salomo liebte Gott. Er lebte nach den Regeln von seinem Vater David. Aber er opferte auch auf den Bergen. Vierter, der König ging nach Gibeon. Dort war ein wichtiger Platz für Opfer. Salomo opferte dort 1000 Tiere auf dem Altar. Fünfter, in Gibeon erschien Gott dem Salomo in der Nacht. Gott sprach in einem Traum zu ihm. Gott sagte, bitte mich um etwas. Sechster, Salomo antwortete, du warst sehr gut zu meinem Vater David. Er war treu und ehrlich zu dir. Du hast ihm einen Sohn gegeben. Dieser Sohn sitzt jetzt auf seinem Thron. Siebter, Gott, du hast mich zum König gemacht. Aber ich bin noch sehr jung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Achter, ich bin bei deinem großen Volk. Es sind so viele Menschen. Man kann sie nicht zählen. Neunter, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Ich will dein Volk gut führen. Ich will wissen, was gut und böse ist. Zehnter, Gott freute sich über diese Bitte von Salomo. Elfter, Gott sagte zu ihm, du hast nicht um ein langes Leben gebeten. Du wolltest auch kein Geld oder den Tod deiner Feinde. Zwölfter, ich werde deine Bitte erfüllen. Ich gebe dir ein weises Herz. Niemand vor dir oder nach dir wird so weise sein. Dreizehnter, ich gebe dir auch Dinge, um die du nicht gebeten hast. Du bekommst Reichtum und Ehre. Du wirst der größte König sein. Vierzehnter, du sollst so leben wie dein Vater David. Halte meine Regeln. Dann werde ich dir ein langes Leben geben. Fünfzehnter, Salomo wachte auf. Es war ein Traum. Er ging nach Jerusalem und opferte vor der Lade Gottes. Dann gab er ein Fest. Sechzehnter, eines Tages kamen zwei Frauen zum König. Sie standen vor ihm. Siebzehnter, die eine Frau sagte, mein Herr, wir wohnen im selben Haus. Ich habe dort ein Kind bekommen. Achtzehnter, drei Tage später bekam auch diese Frau ein Kind. Wir waren allein im Haus. Niemand sonst war da. Neunzehnter, in der Nacht starb der Sohn dieser Frau. Sie hat ihn im Schlaf erdrückt. Zwanzigster, sie stand in der Nacht auf. Sie nahm mein Kind weg, während ich schlief. Sie legte ihr totes Kind zu mir. 21. Am Morgen wollte ich mein Kind füttern. Aber es war tot. Ich sah es genau an. Es war nicht mein Sohn. 22. Die andere Frau sagte, nein. Mein Sohn lebt. Aber die erste Frau sagte, nein, dein Sohn ist tot. So stritten sie. 23. Der König sagte, die eine sagt, mein Sohn lebt. Die andere sagt, nein, dein Sohn ist tot. 24. Dann sagte der König, holt mir ein Schwert. Die Diener brachten ein Schwert zum König. 25. Der König sagte, schneidet das lebendige Kind in zwei Teile. Gebt jeder Frau eine Hälfte. 26. Die echte Mutter liebte ihren Sohn sehr. Sie sagte, bitte, gebt ihr das Kind. Tötet es nicht. Die andere sagte, schneidet es durch. 27. Da sagte der König, gebt der ersten Frau das Kind. Sie ist die Mutter. Tötet das Kind nicht. 28. Ganz Israel hörte von diesem Urteil. Sie hatten großen Respekt vor dem König. Sie sahen die Weisheit von Gott in ihm.